Wisst ihr eigentlich, wie es dem Pumuckl mit dem ersten Schnee ergangen ist, den er bei seinem Schreinermeister Eder erlebt hat? Noch nicht? Dann wird es aber Zeit, dass ich das nachhole. Also, es war der allererste Schnee im Leben des kleinen Kobolds überhaupt. Schon beim Aufwachen war es so eigentümlich hell in der Werkstatt. Und als der Pumuckl dann zum Fenster hinaussah, da blieb ihm der Mund vor Erstaunen offen. Aber nicht lange. Dann schrie er... Das ist ja... Was ist denn da los? Du schau doch, was da los ist! Schön, gell, Pumuckl? Schneit hat's heute Nacht. Mindestens 10 Zentimeter Schnee hat's hergehauen. 10 was ich? 10 Zentimeter. Das geht dir bis zum Bauch, wenn du rausgehst. Ja, ich will rausgehen, gleich jetzt. Ui, das sieht ja so wonne, watte, weich aus. Also da will ich ja nicht nur bis zum Bauch, sondern da will ich ja bis zum Hals. Halt, nein, da bleiben. Warum? Wirst ja ganz nass und frierst dich zu tun. Lass mich aus, ich will raus. Ich bin ja unsichtbar, wenn du wegschaust. Und wenn ich unsichtbar bin, dann werde ich ja auch nicht nass. Und wenn ich nicht nass werde, dann friere ich auch nicht. Was weißt du denn das immer noch nicht? Lass mich jetzt aus! Trotzdem, zuerst ziehst du was Warmes an für alle Fälle. Kann ja sein, dass ich zufällig zum Fenster nass schaue. Das ist mir auch egal, ich will jetzt raus. Ui, schau, was da jetzt los ist. Ja, jetzt fang's wieder zu schneien an. Oh, wie das tanzt und glanzt und wirbelt und zwirbelt. Ah, das sind Schneeflocken. Ja, Schneeflocken locken. Ui, die muss ich fangen. Ich fange alle Schneeflocken, alle. Soll ich dir eine Schneeflocke mitbringen? Ja, probier's, wenn's geht, ja. Ich bring dir nicht nur eine mit, sondern zwei oder 100 ja. Oder 50, 187. Ja, dann lauf zu. Ja, hui, hui. Durchschauen. Der kleine Kerl im Schnee, das muss ja wirklich saukomisch sein. Mein Pumuckl, du schaust ja wie ein Schneemann aus. Ja, wirklich. Bis zum Bauch geht der Schnee. Ein richtiger Schneefloh bist. Ist schön, gell? Wunderschön. Plötzlich kalt. Sehr schrecklich kalt. Mein Finger, mein Zeh. Aua, das tut ja weh. Hab ich doch gesagt, dass es kalt ist, sobald du sichtbar wirst. Dann schau lieber weg. Oh, ist das kalt. Ja, aber du wolltest doch, dass ich schau. Schon, aber zieh mich bitte raus. Da muss man ja furchtbar schnaufen und kann nicht laufen. Der Meister Eder zog den zappelnden Pumuckl aus dem Schnee. Gleich setzte er ihn in der Werkstatt neben den Ofen und wickelte ihn in seinen Wollschal. Der Pumuckl war ganz außer Atem. Ich will aber doch eigentlich wieder in dem schönen Schnee sein. Warum ist der nur so kalt? Ja, weil halt draußen Winter ist. Ja, und hier am Ofen, da ist Gott sei Dank Sommer. Ja. Schöner Sommer. Ja, komm her, da wickeln wir dich in meinen Wollschal. Ja, Wollschal. Weißt du was, man müsste den Winter von draußen hereintun zu dem Sommer am Ofen. Ja, da wirst du dich schwer tun. Sei froh, dass da herin kein Schnee ist. Ui, ich hab dir ja überhaupt keine Flocke mitgebracht. Ja. Ich hab ja alle Flocken draußen fliegen lassen. Ja. So viele Flocken fliegen und mir wird's zu warm. Also ich will jetzt wieder raus. Mir ist es so warm, dass der ganze Schnee warm wird, wenn ich rausgehe. Nein, du bist ja ganz nass. Da wird nicht immer rein und raus gegangen. Ich muss ja arbeiten. Ja, dann bring mir doch wenigstens ein Stück Schnee rein. Ich will mit Schnee spielen. Ja, narrisch werd ich sein. Nix da. Spiel du mit Hobelspänen, das ist genauso schön. Siehst du, das reimt sich. Und der Schnee schaut sich von herin viel angenehmer an als von draußen. Aber im Kopf des kleinen Kobolds arbeitete es auch. Und schon hatte er einen Plan. Er musste nur warten, bis der Herr Eder weg war und somit keine Gefahr bestand, dass der Kobold sichtbar wurde. Und dann, so glaubt er wenigstens, konnte er mit dem Schnee anfangen, was er wollte. Er musste nicht lange warten. Der Meister Eder ging fort, um sich Zigaretten zu holen. So, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich Schnee hereinholen. Schnee kommt neben den Ofen her und dann kann ich sichtbar mit dem Schnee spielen, weil der Pumuckl neben dem Ofen nämlich nicht friert. Ha, ha, ha. Pumuckl schlau. Pumuckl nimmt Schachtel, zieht Schachtel in den Schnee, tut Schnee in die Schachtel, zieht die Schachtel neben den Ofen, leert den Schnee auf den Boden, zieht die Schachtel in den Schnee, holt wieder ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viel Schnee. Juhu! So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mit dem Schnee... Hier draußen ist es aber schon ein bisschen kalt. So, jetzt Schnee rein, so, und Flocken drauf, so, und noch eine Flocke, und noch eine Flocke vom Himmel, und noch zwei Hände voll Schnee, so, vom Pumuckl so, und jetzt hereinschieben. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, so, und jetzt ausleeren. Warum das die kleinen Menschen machen? Wird doch der Boden gleich schön weiß und fein. Ich tue den Schnee zuerst schön auf einen Haufen, auf, oh, schnell laufen, nächster Schnee, nächsten Schnee holen. So, so, aller Schnee muss in die Stube, aller Schnee, das ist eine große, große Arbeit für den Pumuckl, große Arbeit. Der Meister Eder, der wird sich wundern, wie die Kobolde arbeiten können. Die können arbeiten, sag ich. Arbeiten können die. Oh, oh, oh. Wo ist denn jetzt mein letzter Schnee hingekommen? Den habe ich doch hier neben den Ofen hier hingelegt. Der ist weg. Der ist weg. Wer hat meinen Schnee gestohlen? Der war doch gerade noch da. Also so eine Unverschämtheit. Da ist ja eine Wasserpfütze. Woher kommt denn die Wasserpfütze? Das sieht ja aus, als wenn hier ein Hund, ein... Pfui! Da muss irgendwo ein Hund sein. Also diese Hunde heutzutage, die kennen überhaupt keinen Dings, Anstand. So, also diese Schachtel voller Schnee zu den Brettern schieben. So, und den Schnee... Ja, was ist denn da los? Die Tür sperren wir weit auf und... Pumuckl. Oh, und du bist ja viel zu früh da. Ja, was machst denn du hinter die Bretter? Ach, nur ein bisschen Winter hereintun. Aber es wird doch viel mehr. Das wird schön. Du, weißt du, dann kann ich in der Wärme fein mit Schnee spielen. Also jetzt spinnst du ja wohl total. Ja, da ist ja ganzer Bach. Ja, stell dir mal vor, also da habe ich zuerst da Schnee hingetan. Und da muss ein Hund oder sonst wer gewesen sein. Und der hat mir den Schnee gestohlen. Okay. Und stattdessen, also sowas Anständiges war ja schon lange nicht mehr da, hat der hier einen Bach in, weißt du, darum verstecke ich ja auch den ganzen Schnee in, hui, hinter den Brettern kommt auch Wasser und der Schnee, mein Schnee ist weg. Ja, Pumuckl, bist du nicht dümmer? Geh, der Schnee schmilzt doch da herin und der Bach da, das war kein Hund, sondern das ist einfach der geschmolzene Schnee. Der schmilzt auch. Der schmilzt, was ist das, schmilzt? Geht zu, aller Schnee schmilzt. Schmilzt. Ein Schnee ist doch nichts weiter als Wasser, das gefroren ist. Wenn es kalt ist, dann wird aus dem Regenwasser, das vom Himmel fällt, Schnee. Und wenn man den Schnee wieder in die Wärme tut, dann wird wieder Wasser draus. Drum gibt's ja den Schnee auch bloß draußen im Freien und nie in der warmen Stube. Aber ich will ja Schnee in der Stube haben. Ich will nicht Hobelspäne, ich will Schnee. Ja, dann nützt das ganze Wollen nichts. Wo es warm ist, schmilzt er halt. Ja, und wenn es nicht so warm ist, dann bleibt er liegen und schmilzt nicht. Ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Was ist sehr, sehr gut? Ja, das, was du sagst, da habe ich nämlich, weißt du, da habe ich jetzt eine tolle Idee. Um Gottes Willen, was denn für eine Idee? Ja, das sage ich nicht. Muss ich noch genau nachdenken und ausdenken. Aber dann sage ich es dir schon. So, naja, so von mir aus. Jetzt wischen wir erst einmal den Bach da weg. Ja, also weißt du, der Ofen ist sogar mir zu warm. Nicht nur dem Schnee. Ich schmelze auch gleich. Ja, aber hoffentlich ohne, dass du einen Bach hinterlässt. Ich schmelze so. Kann man den Ofen nicht ein bisschen abstellen? Freilich, wenn man den Riegel darüber schiebt. Aber ich find's nicht so warm da herin. Nicht so warm da herin. Und macht auch nichts. Das macht gar nichts. gar nichts. Das macht überhaupt nichts. Aber ich weiß jetzt, was ich tue. Was denn? Ja, ich weiß jetzt, was ich mit dem Schnee tue. Du, eins sag ich dir. Da herin werden keine Schneelacken mehr gemacht. Ich hab was anderes zu tun, als hinter dir drein immer alles zusammenzuwischen, gell? Nein, nein, nein, nein. Ich verspreche dir, dass du kein Schneewasser mehr zusammenwischen musst. Der Meister Eder hat wirklich seinen Vorhang zugemacht und lieber beim Lampenlicht gearbeitet, um nicht alle Augenblicke einen vor Kälte schnatternden Kobold aus dem Schnee ziehen zu müssen. Der Pumuckl aber fing Schneeflocken und staubte Schneehauben von der Hofmauer und das allergrößte Vergnügen, er kletterte auf den Kastanienbaum im Hof und warf Schnee von den Ästen. Wie er gerade so richtig schön im Spielen war, kam der Hausmeister. Er hatte eine Schneeschaufel und begann ausgerechnet unter dem Kastanienbaum mit dem Wegschaufeln. Zuerst war der Pumuckl starr vor Empörung. Dann hüpfte er wie ein wild gewordener Eichkater auf seinem Ast herum. Dabei fiel der Schnee herunter und landete direkt im Mantelkragen des Hausmeisters. Und da das den Hausmeister sichtlich ungeheuer störte und er sich schimpfend abputzte, kam der Pumuckl auf eine recht naheliegende Idee. Er bewarf diesen schneezerstörenden Hausmeister systematisch mit Schnee. Ja, das möchtest nicht glauben. Was ist denn da los? Das ist ja, als ob jemand direkt auf meinen Hals zielen will. Ja, und jetzt auf meinen Kopf. Habe ich mich da jetzt täuscht oder nicht? Da hat doch jemand gelacht. Am Ende ist es der Lothar, der Sauber vom zweiten Schluck, den er schmeißt. Das Fenster ist oben offen. Lothar, wart nur, wenn du noch einmal einen Schneeball schmeißt, dir komm ich. Direkt am Kopf. So eine Unverschämtheit, so eine Frechheit. Saubur, Lindiger. Ja, dich meine ich, Lothar. Was ist denn? Ich hab ja gar nichts getan. Du bist so scheinheilig. Ein Schneeball hast du mir direkt am Kopf geschmissen. Ich? Nein. So was kannst du vielleicht mit deinen Freunden machen, gell? Aber nicht mit einem alten Mann, verstanden? Wenn ich doch überhaupt nicht war. Ah, lüg doch nicht so unverschämt. Es war jetzt schon das zweite Mal und genau gezielt, ganz genau. Ah, grüß Gott, Frau Altenringer. Grüß Gott, Herr Gabler. Was schimpfen Sie denn? Ach, weil der Lothar da mit Schneeballen schmeißt. Ja, so was. Direkt am Kopf. Also, ich sag's ja alleweil, die Jugend von heute, die hat überhaupt keinen Respekt mehr. Das liegt an der Erziehung, das sag ich Ihnen. Ja, ja, wir hätten eine Tracht Prügel gerückt, wenn wir sowas gemacht hätten. Also, ich an Ihrer Stelle, ich täte das der Mutter vom Lothar stecken. Ah! Mein Hut! Meine Haare! Ja, links. Eine ganze Ladung Schnee! Och, das ist ja allerhand! Rücksichtsloser Lauser! Sowas gehört angezeigt. Jetzt ist der Lothar wieder blitz vom Fenster weg. Brauchst nicht glauben, dass wir das nicht merken, dass du hinterm Vorhang stehst. So blöd sind wir auch nicht. Ist was passiert? Ich höre gerade Ihre Stimme, Frau Altenweger. Von da oben schmeißt der Sauber den Lothar dauernd mit Schnee. Ja, aber ich sehe den Lothar gar nicht. Kann der Schnee nicht vom Baum runtergefallen sein? Nein, das waren schon richtige Schneeballen. Richtig gezielte Ladungen waren das. Aber vielleicht verdächtigen Sie den Lothar zu Unrecht. Wissen Sie, der Schnee ist schon recht nass und pappig. Wenn der vom Baum runterfällt, das ist wie ein Schneeball. Also ich verstehe Sie nicht, Herr Eder. Warum wollen Sie partout den Baum verteidigen? Weil auf dem Baum ganze Äste schneefrei sind. Oder vielleicht war es eine Taube und die... Ja, und die Tauben schmeißen Schneeball. Ach, gehen Sie zu, Herr Eder. Na, aber Herrschaftszeiten! Oh, da haben Sie Ihre Tauben. Jetzt hat er sie genau ins Genick getroffen. Genau, sowas. Du, wenn jetzt nicht augenblicklich mit dem Schneeball schmeißen ruhig ist, dann sperrt die drei da mit die Schubladen und rauskommst du nimmer. Ach, das ist keine Drohung für einen Buben, Herr Eder. Das können Sie zu dreijährigen Kindern sagen, aber nicht zu dem Lauser da oben. Verlassen Sie sich drauf, dies hilft. Unsinn, da muss man raufgehen. Und der Mutter Bescheid sagen. Aber na, der Bub ist ganz unschuldig. Oh, ganz unschuldig. Wir haben uns den Schnee gegenseitig hinaufgeschmissen. Ja, gehen Sie zu. Ich gehe hinauf zu dem Lothar und zwar gleich. Da wollen wir doch sehen, ob man so einen Saububen nicht zur Raison bringen können. Der Meister Eder hat natürlich ganz genau gewusst, dass sein Pumuckl die Schneebälle geworfen hat. Aber wie sollte er das den Leuten klar machen? Er ging zurück in seine Werkstatt, nicht ohne noch einen geradezu niederschmetternden Blick zum Baum bzw. zum Pumuckl hinaufzuwerfen. Dem Pumuckl wurde es dabei richtig unbehaglich. Er beschloss, das Schneewerfen aufzuhören und lieber zu sehen, ob die Frau Altenweger wirklich zu diesem Lothar gehen würde. Er kam gerade recht, wie die Mutter, die Frau Altenweger und der Lothar unter der Tür standen und der Lothar sich verteidigte. Aber ich hab doch gar nicht Schnee runtergeworfen. Nur freilich hast du. Und nicht nur einmal. Der Hausmeister hat's selber gesehen. Nein, bestimmt nicht. Mach jetzt hier keine langen Lügereien, Lothar. Entschuldige dich auf der Stelle bei Frau Altenweger. Aber Mutti, ich hab keine Schneebälle. Was hab ich gesagt? Wenn ich doch nicht... Du nicht so unschuldig. Ganz genau gezielt hast du. Zuerst auf den Hausmeister, nachher auf mich und zum Schluss auf den Herrn Eder. Und immer genau auf den Kopf. Und in den Hals hat er gezielt. Und grad freut hast du dich, dass du mich getroffen hast. Lothar, ich bin also wirklich sprachlos. Mutti, hör doch zu. Ich höre jetzt da schon lang genug zu. Geh in dein Zimmer, ich will dich nicht mehr sehen. Mutti, bitte. Keine Widerrede. Frau Altenweger, entschuldigen Sie bitte. Und sagen Sie es auch den beiden Herren. Es soll wirklich nicht mehr vorkommen. Der Lothar ging in sein Zimmer und heulte. Dem Pumuckl war es mit einem Mal gar nicht mehr so recht behaglich zumut. Er hüpfte zwar zurück in den Hof, aber der Schnee kam ihm jetzt recht pappig vor. Außerdem hatte der Meister Eder den Vorhang zurückgezogen, so dass er den Pumuckl sehen konnte, was dem Pumuckl doch bekanntlich sichtbar und somit den kalten Schnee spürbar macht. Er begann jämmerlich zu frieren. Kleinlaut schlich er in die warme Werkstatt. Also wenn's meinst, dass ich dich nicht gesehen hab, dann täuscht er dich, gell? Und wenn's meinst, dass ich dich nicht erwisch, dann täuscht dich noch einmal. Aber ich mag momentan nicht. Von mir aus tust, was du willst. Sperrst du mich nicht in die Schublade? Ich will überhaupt nichts wissen. Heute hast mich so geärgert, dass mir alles wurscht ist. Ich red nicht einmal mehr mit dir, verstehst? Aber ein bisschen Schnee werfen, ist denn das so schlimm? Du sollst mir sagen, ob das so schlimm ist. Soll ich mich von selber in die Schublade einsperren? Fangen könntest du mich doch wenigstens. Das war doch sehr, sehr komisch, wie immer Schnee im Hals. In jedem Hals, auf jedem Kopf. Ja, ja, und für den Bum ist es wahrscheinlich jetzt auch furchtbar komisch, gestraft zu werden für was, was er gar nicht getan hat. Aber das ist ja am Kobold wurscht, nicht? Du, wenn du wieder mit mir redest, dann ist es mir vielleicht gar nicht so wurscht. Sure. Ja, dann wäre es mir vielleicht lieber, wenn der Lothar nicht im Zimmer sitzen müsste. Obwohl, also ein warmes Zimmer, das ist ja auch nichts Schlimmes, oder? Nein, aber wenn einem kein Mensch glaubt, dass man unschuldig ist, das ist schlimm. Und ich kann jetzt nicht gut nachgehen und sagen, mein Kobold war's, die halten mich hier für narrisch. Ja, aber ich kann ja auch nicht gut raufgehen und sagen, der Pumuckl war's. Also das musst du doch einsehen. Was du machst, ist mir gleich. Aber wir sind geschiedene Leute, wenn du das nicht in Ordnung bringst, gell? Geschieden. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ja, das merkst du dann schon. Und jetzt will ich kein Wort mehr hören. Also wenn ich doch nicht weiß, was ich tun soll. Ich kann doch den Lothar nicht aus dem Zimmer holen. Was muss denn diese böse, dumme Frau Altenweger auch gleich laufen und Lügen erzählen? Jawohl, Lügen! Hab ich denn gesagt, dass es der Lothar war? Nein, aber dir hat's schon gepasst, gell? Dass der verdächtig worden ist. Und du hast weitergeschmissen und noch einmal weitergeschmissen und hast dich gefreut, dass der Lothar gestraft wird. Für so viel Bosheit habe ich nichts übrig. Und ich habe auch nichts übrig. Und ich bin gar nicht boshaft. Ich bin wütend, jawohl, wütend auf den Schnee und auf die Frau Altenweger und also ich werde jetzt was tun. Ich weiß nur noch nicht was, aber ich gehe und ich denke mir was aus. Und dann... Ich gehe! Hörst du? Ich gehe! Da der Pumuckl keine Antwort mehr vom Meister Eder bekommen hat, ist ihm gar nichts anderes übrig geblieben, als auch wirklich zu gehen. Der kleine Kerl wusste tatsächlich nicht, wie er das wieder in Ordnung bringen sollte. Er spazierte halb wütend, halb ratlos bis zum Hof hinaus auf die Straße. Der Hausmeister war gerade dabei, auch vor dem Haus den Schnee ein wenig wegzuräumen. Der Pumuckl kletterte auf ein verschneites Fenstersims und sah ihm zu. Plötzlich sah er die Frau Altenweger daherkommen und beim Hausmeister stehen bleiben. Der Lothar, der wirft auf uns kein Schnee mehr. So. Ja, der hat Zimmerarrest. Seine Mutter ist ganz meiner Meinung gewesen. Ja, sowas kann man ja auch nicht durchgehen lassen. Ich hab's ganz friedlich gesagt. Ganz friedlich. Es hat gar keinen Krach. Ah, Gott. Ach, schon wieder ist eine Ladung runter. Oh, mein Gott, ja, schauen Sie nur, wie ich ausschau. Da vom Fenster sinkt's, kommt's runter. Sieh, aber da, wo jetzt der Schnee runtergekommen ist, da wohnt der Lothar ja gar nicht. Da wohnt überhaupt kein Kind, sondern die alte Schmiedin. Hey, und kleiner Rall. Also, jetzt hätt's tatsächlich mich bald auch noch erwischt. Also, wie wenn's der Schnee auf uns abgesehen hätte. Aber nauf und nauf sind alle Fenster zu. Sieh, wenn das vorhin im Hof auch so war, ja, dann meinen Sie, dass ich dem Lothar Unrecht getan habe? Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich meinen soll. Ich glaube, am besten ist, ich laufe gleich und hole zwei Sperrstangen, damit die Leute nicht so nah am Haus vorbeigehen können. Am Ende kommt der ganze Schnee noch vom Dach runter. Mein Gott, was mache ich denn jetzt, wenn der Bub unschuldig Stubenarrest hat? Ja, der wird schon nicht sterben dran. Wissen Sie was? Wir schauen jetzt gleich hinten in den Hof, ob von denen Fenstersims dort auch der Schnee überall genauso weg ist wie auf denen da. Ja. Wenn ja, dann ist dort einfach der auch runtergerutscht. Mein Gott, ist mir das aber unangenehm wegen dem Lothar. Als der Pumuckl das hörte, wusste er plötzlich, was er tun musste. Schnell, ganz schnell den Schnee von etlichen Fensterbrettern auf der Hofseite hinunterschieben. Die Frau Altenweger hat auch gleich die leeren Simse gesehen. Und weil sie im Grunde ihres Wesens eine gutherzige Frau ist, ist sie, es war ja wirklich äußerst unangenehm, zur Mutter Lothars gegangen. Also wissen Sie, es war doch nicht ihr Lothar. Überall fällt der Schnee jetzt nur so von den Fenstersims runter. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, dass es der Lothar doch vielleicht gar nicht war. Ich möchte nicht, dass der Lothar unschuldig zu haben. Ist ja schon gut, Frau Altenweger. Ich habe nämlich auch zufällig gesehen, wie vor unserem Küchenfenster plötzlich der Schnee richtig davongerutscht ist. Und da habe ich mir gedacht, wenn das jetzt jemand auf den Kopf fällt, dann könnte man genauso gut mich verdächtigen wie den Lothar. Als Entschädigung kriegt er von mir eine Tafel Schokolade. Nein, nein, das ist nicht nötig. Lothar! Ja, Mama? Komm doch einmal rein. Der kleine Pumuckl, der gerade genau vor dem Küchenfenster hockte, hörte das, putzte vor Freude, dass wieder alles in Ordnung war, noch das letzte Stäubchen Schnee vom Fenstersims und rutschte dann am Abflussrohr der Regenrinne herunter. Sein Koboldsherz war wieder ganz leicht, als er in der Werkstatt bei Meister Eder auftauchte. Alles ist gut, ja. Weil eigentlich, also die Frau Altenweger hat eingesehen, dass es der Lothar nicht war. Aha. Und der Lothar, der geht jetzt dann gleich rodeln. Jawohl, der macht jetzt eine Rodelrutschpartie. Mhm. Jawohl. Und ich bin ein fabelhafter, braver, guter, lieber Pumuckl. So. Und das soll ich dir glauben, ne? Ja, das musst du glauben. Und wenn du jetzt aus dem Fenster hinausschaust, dann kannst du doch diese vielen Fenster Sims sehen. Und ja, auf dem Fenster Simsen, da liegt Schnee, weißt du? Und da hat die Frau Altenweger hat dann eingesehen, dass der Schnee von den Fenster Simsen überhaupt nicht vom Lothar geworfen worden sein kann und dass die Leute das überhaupt nicht gesehen haben können, sondern dass der Schnee von den Simsen alleine gerutscht ist, weil er nass ist. Und das ist wirklich wahr, ne? Das ist noch viel wirklicher wahr als wirklich, nicht? So. Du kannst dir ja mal so ein Fenster Sims anschauen. Dieses Sims und dieses Sims, aller Schnee ist weggeschoben, aber nicht, weil er nass war, sondern weil der Pumuckl schlau war. Ja. So, dafür bin ich aber jetzt ganz schön nass vor Schwitzen. So ungeheuer gearbeitet habe ich heute. Ja, allerdings, ja. Sag mal, du musst ich jetzt eigentlich im immer noch in die Schublade. Ich meine, wenn du willst, dann kann ich mich ja, so sagen wir mal, für ungefähr 97 Sekunden hineinsetzen. Aber ich finde eigentlich, dass wir uns diese entsetzliche Mühe nicht machen sollten. Also, von mir aus nicht, aber für die Zukunft merkst du, gell? Für die Zukunft merke ich mir, dass die Menschen es nicht mögen, wenn man ihnen Schnee in den nackten Hals wirft. Ja, dass man Fenstersimse abräumen muss, wenn man etwas in Ordnung bringen will. Ja, und dass man nicht... Und dass man nicht den lieben Pumuckl schimpfen darf, weil er nämlich alles in Ordnung bringt. Na, ich meine, dass man nicht so boshaft... Ja, und dass man nicht so boshaft sein darf und den Pumuckl verhungern lassen. Ich habe nämlich Hunger, so. Hunger wie zwei Elefanten und sieben Tanten, die tagelang rannten und gar nichts fanden als Ecken und Kanten. Ja, ja. Oh, das ist aber ein sehr trauriges Gedicht. Ja, sehr traurig. Und jetzt schauen wir mal, ob noch was zum Essen da ist. Ja, wir wollen schnell schauen, ganz besonders schrecklich schnell. Und wir wollen gar nicht mehr davon reden, was ich mir alles für die Zukunft merken soll. Ja, die Moral von der Geschichte, die wollte der Pumuckl einfach nicht hören. Und ich glaube, ihr wollt sie auch nicht hören. Und so ist viel gescheiter, ich erzähle euch eine andere Geschichte.